ja alle Prognosen. Können keine Affekte. When the magic happens, es ist ganz einfach. Du investierst als Musiker eine gewisse Energie in die Musik. Die kann sich verschieden manifestieren. Das kann eine spannende Komposition sein, das kann eine gelungene Improvisation sein, das kann eine gelungene Kommunikation sein mit deinen Mitmusikern. Auf jeden Fall, es handelt sich um eine gewisse Energie, die du in die Musik legst. Und when the magic happens, wird diese Energie multipliziert vom Publikum. Man wird so wie ein Körper, Publikum und wir. Die Konzentration schließt alle ein. Als würden wir alle dasselbe anschauen. Aber es bin nicht ich, es ist was anderes. Wir schauen alle dasselbe an und dadurch sind wir wie eine Person in dem Moment. Du schickst diese Energie quasi in den Raum und wenn sich bei denen dasselbe einstellt wie bei dir selber, nämlich dieser gelungene energetische Zustand, dann multipliziert sich das und das fällt zurück auf dich und that's the magic. Ich glaube, ich kann es nicht besser erklären. Music Matters. Ein Allegro Vivo mit Sophie Hunger und Peter Herbert von Janko Hanuszewski. Seit es Menschen gibt, machen Menschen Musik. Aber wir wissen eigentlich nicht, warum. Da drüben in der Leopoldstadt wohnt jetzt der Peter Herbert. 52 Jahre alt, Kontrabassist, Komponist. Der Peter Herbert ist ja der Mensch, der mich auf die Idee gebracht hat, meinen E-Bass mit Wäscheklammern und mit Stricknadeln zu spielen. Hier links ist der Franz-Josefs-Bahnhof. Das ist lustig. Das ist zufällig eigentlich genau der gleiche Weg, den ich jeden Tag ins Konservatorium gefahren bin früher. Da habe ich meine Bebop-Scales geübt und Standards auswendig gelernt und heimlich zu Hause die CDs von Peter Herbert gehört. Aber das durfte ich meinem Basslehrer am Konservatorium gar nicht erzählen, weil der fand das überhaupt nicht gut. Der Peter ist eigentlich der Mensch, der daran schuld ist, dass ich Musiker geworden bin. Und morgen am Abend spielen wir zum ersten Mal ein Konzert miteinander. Wieder von dieser Energie ausgehen, das ist auf der ganzen Welt dasselbe. Das davor und danach ist ein bisschen anders, wie die Leute applaudieren, ist ein bisschen anders. Die Anzahl der Leute ist natürlich anders. In New York spielst du im Club vor 10 Leuten, in Beirut spielen wir in einem Stadion vor 15.000 Leuten. Aber grundsätzlich, also diese Begeisterung und auch diese reflektierte Begeisterung für gute Musik, die ist weltweit gleich. Es gibt halt immer lokale Eigenheiten. In Japan spielst du ein Konzert, das geht um 7:30 los und um Punkt 10 ist der Gig vorbei und um 9:40 ist der Club leer, weil die Leute alle um 5 aufstehen müssen zum Arbeiten. Also da gibt es keinen Hang. Im Gegensatz zu Wien oder Berlin oder London. In den arabischen Ländern, also da steht schon beim Eingang Riesenschilder, keine Fotos, no recording of any kind. Und dann spielen wir den ersten Ton und du schaust ins Publikum und da sind irgendwie 500 rote Punkte im Publikum. Das nehmen eh alle auf, okay? Und dann ist das Konzert vorbei und eine halbe Stunde später ist schon irgendein Film in YouTube von dem soeben gespielten Konzert mit einer miserablen Qualität, natürlich Soundqualität. Und okay, damit muss man leben. Das ist halt so. Ich sitze jetzt im Taxi und fahre über den Gürtel in Wien und bin auf dem Weg zum Konzert mit dem Peter Herbert. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber das ist auch gut. Ich glaube, so ein bisschen Aufregung und Adrenalin, das gibt einem auch Spannung, bevor man auf die Bühne geht. In unserem Fall ist es ja noch so, wenn wir frei improvisierte Musik spielen, wir gehen auf die Bühne und wir wissen nicht, was der erste Ton sein wird. Und wir spielen 2x45 Minuten komplett frei improvisiert. Hier drüben ist es, glaube ich, schon Nummer 15. Sie können mich einfach da an der Ecke rauslassen. Vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier in Salon Goldschlag spielen dürfen. Eva Köpplein am Laptop und der Peter Herdert am Kontrabass. Viel Vergnügen. Aus einem klassischen Haushalt. Also meine Mutter ist ganz normale Musikschullehrerin für klassische Geige. Mein Vater war ein recht passabler Hobby-Pianist. Ich habe mit Klavier angefangen mit 8, mein Zwillingsbruder mit der Geige und mein jüngerer Bruder hat Cello gelernt. Ich kann mich erinnern, dass ich in London, wo ich zuerst aufgewachsen bin, immer in der Schule die lauteste Stimme hatte. Das ist mir früh aufgefallen. Ich habe das dann natürlich auch ausgenutzt und kultiviert. Und dann ging es so weiter, dass ich dann auch in der Kirche am Sonntag in England, habe ich dann auch schnell mal gemerkt, dass im Refrain der Kirchenlieder, dass ich da am liebsten laut singe. Es gab keinen Fernseher bei uns zu Hause. Dafür meine Eltern jeden Abend mindestens ein Violinkonzert und mindestens ein Klavierkonzert angehört. Das heißt, ich war also sehr früh indoktriniert mit klassischer Musik, die mir dann in der Pubertät so zum Hals rausgehängt ist, dass ich aus lauter Protest mit 13 habe ich mein erstes Geld verdient. Und mit dem Geld habe ich mir sofort eine riesen Stereoanlage gekauft und eine Platte, und das war Frank Zappa, Overnight Sensation. Und die habe ich dann zum Entsetzen meiner Eltern auf maximaler Lautstärke über die ganze Bude zum Wackeln gebracht. Es gab diesen Sänger Tom York, der Sänger von Radiohead. Und ich habe den so bewundert, dass ich auch immer versucht habe, der hat ja so ein komisches Augenlid, das so runterhängt. Und ich wollte dann auch, dass mein Augenlid so runterhängt. Und ich habe dann Wochen, Monate lang immer das so trainiert, bis ich das Gefühl hatte, das sei jetzt so organisch, das ist jetzt so. Und meine Mutter hat auch mir gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Hör auf damit. Mit 16 ist mein damaliger Klavierlehrer Direktor vom neu gegründeten Stadtkonservatorium in Bregenz geworden. Und da gab es zum ersten Mal in der Geschichte dieser Kleinstadt einen Kontrabasslehrer, der natürlich keine Studenten gehabt hat. Und mein Klavierlehrer, neuer Direktor, der hat alle seine mittelmäßigen bis faulen Studenten zum Kontrabassspielen abkommandiert. Ich glaube, gelernt habe ich von allen Leuten, auch von Leuten, die ich ganz schrecklich fand. Also ich glaube, man lernt von allen. Ich glaube, es ist ein Irrtum, wenn man dann so im Nachhinein so eine Hierarchie versucht herzustellen. Ich glaube, wir werden nie ganz wissen, was uns am meisten geprägt hat. Ich bin dann entschlossen, nach Graz zu gehen, um zu versuchen, die Aufnahmeprüfung dort zu machen. Und das ist mir gelungen, aber nur deswegen, weil zufällig am Platz war. Nicht, weil ich so gut war, weil ich von Jazz keine Ahnung gehabt habe, eben nicht einmal am Blues spielen können bei der Aufnahmeprüfung. Dann habe ich angefangen in Graz studieren und ich musste natürlich wahnsinnig viel aufholen. Die ersten 2 Jahre habe ich fast mönchsartig gelebt in Graz. Um 6 in der Früh war ich auf der Hochschule zum Üben. Ab 9 waren die Vorlesungen und sicher 8 bis 10 Stunden geübt jeden Tag. Kein Alkohol, keine Freundin, nichts geraucht, vegetarisch gelebt. Und viel meditiert auch. Und das war so eine ganz konzentrierte Phase, die hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Und dann im Juni 87 plötzlich meldet sich Fulbright, ja, sie haben 3 Angebote für mich. North Texas University, New England Conservatory und Berklee College of Music. Buckley, Jeff Buckley und Nina Simone, Billie Holiday, das waren alles so Figuren, wo ich mich plötzlich ganz anders fühlte. Aber dann, klar, kommt irgendwann der Punkt, wo das nicht mehr genügt, wo man eine eigene Stimme haben will. Ich habe angefangen, auf Schweizerdeutsch zu singen und das war etwas, was es so nicht gab. Also natürlich gibt es Leute, die auf Schweizerdeutsch singen, aber es gibt nicht wirklich eine Tradition. Und das heißt, wenn man auf Schweizerdeutsch singt, dann muss man alles erfinden. Also man kann nichts nachmachen. Man muss es selber rausfinden. Wie kann man mit diesen Worten umgehen, gesanglich? Und da habe ich eigentlich meine Stimme gefunden, über diese Suche. Mein Auto verkauft, mein Equipment, habe mich getrennt von meiner damaligen sehr netten Freundin und habe quasi alles hinter mir gelassen. Und in diesem befreiten Zustand habe ich das dann gemacht. Und irgendwie ist es ausgegangen. Das ist jetzt die 1983 CD von der Sophie Hunger. Ich habe die in Bern gekauft, da habe ich ein Konzert gespielt und am nächsten Tag bin ich in den Plattenladen gegangen und der ganze Plattenladen war zu plakatiert mit dem Gesicht von Sophie Hunger und ich hatte von der noch nie was gehört damals und habe sofort die CD gekauft und war schon beim ersten Mal hören begeistert von dieser Stimme. Also es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Formen. Die Situation zu Hause und die Situation on the road. Das bedeutet, man lebt in einem Nightline, in einem Bus, wo man auch schläft. Und man spielt, wenn möglich, jeden Abend oder einfach so viel wie möglich. Eine Grundsorge als freischaffender Musiker ist natürlich immer das, wie kann ich die Miete bezahlen am ersten. Das ist besonders in New York prekär, denn die Mieten sehr hoch sind. Darin orientiert sich eigentlich einmal viel am Tagesablauf. Und das sieht so aus, dass man morgens aufsteht und eigentlich der ganze Tag zielt auf den Abend hin. If nobody calls you, you have to call. You know? Das heißt, man verbringt Stunden jeden Tag mit Networking und mit Hallo sagen und spiel mal Session. Ah, du spielst dann, komm ich vorbei beim Gig und da geht schon mal sehr viel Zeit verloren und das hat noch nichts mit Musik zu tun. Dann irgendwann beginnt man aufzustellen, dann beginnt man den Soundcheck, dann beginnt man sich zu überlegen, was spielt man genau heute Abend. Dann macht man vielleicht ein paar Übungen oder singt ein bisschen mit den anderen. Dann gibt's Essen. Und dann kommt der Moment, wo wir auf die Bühne gehen. Also, die Organisation leider frisst dir eigentlich mehr Zeit auf, wie das künstlerische Tun. Und man versucht natürlich jeden Tag ein paar Stunden entweder zu üben oder zu komponieren oder Konzepte zu entwickeln. Und dann kommen wir von der Bühne und dann ist meistens ein bisschen schwierig. So ein, zwei Stunden ist man total euphorisiert, aber kann das nirgends richtig hin tun. So. Ja, dann geht man schlafen. Das ist Tourneealltag. Und das kann monatelang so eigentlich sein. Da ist wichtig, dass man sich selber bewusst zum Beispiel eine Zeit vornimmt am Tag, wo man E-Mails checkt von 10 bis 11 und den Rest vom Tag lässt man den Laptop zu und man muss nicht alle 10 Minuten E-Mails checken. Das ist ein Witz, oder? Was ich auch versuche zu machen, ist, ich versuche vor Ort mir irgendwelche Sachen anschauen zu gehen. Also einen Moment zu haben, wo ich an dem Ort wirklich bin. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da diszipliniert zu sein, weil es geht so schnell und man ist wieder zu Hause. Und dann denkt man, was habe ich jetzt eigentlich 4 Monate gemacht? Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung. Nichts eigentlich, außer gespielt abends. Wenn ich übe, dann übe ich bevorzugt Bach. Das hat für mich so eine ganz reinigende Wirkung. Also am Kontrabass Bach, Suiten oder Partiten oder das Wohltemper, der Klavier, ist ganz egal was. Aber der Bach hat so eine präzise, harmonische und melodische Sprache. Die macht was mit dir. Ich habe nie eine Woche, die gleich ist wie die davor oder die danach. Also es wird sicher alles durch meinen Beruf bestimmt. Ich bin Sklave meiner eigenen Erfindung. Mehr als die Hälfte meiner Zeit bin ich auf Tournee. Und dann gibt es den Alltag, wenn die Tournee abgeschlossen ist. Sleep, eat, take a shower, whenever you can. Musik machen, Musik komponieren etc. Das Team treffen. Weil man ständig entweder im Zug sitzt. Buchhalter treffen. Im Flugzeug. Oder Anwälte treffen. Wartet. Auch bei Soundchecks warten. Fotos machen, Videos machen, Interviews geben. On the road kann sehr anstrengend sein. Und das ist dann die Zeit, wo ich auch die Möglichkeit habe, Freundschaften zu pflegen und sowas. Es ist bei weitem nicht so glamourös, wie man das vielleicht aus diversen Boulevardblättern. Also es sind so diese beiden, so die Vorbereitung für eine CD unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann die Tournee, wo alles öffentlich wird und man es mit den Menschen teilen will. Sophie Hunger ist 29 und ist eine Schweizer Singer-Songwriterin, die in der Zwischenzeit auch so ein bisschen berühmt ist eigentlich. Und ich bin auf dem Weg zu ihr nach Hause. Und ich freue mich schon sehr drauf, mich mit der Sophie Hunger über Musik zu unterhalten. Wir haben schon mal den gleichen Kopfhörer. Sehr gut. HD25, der Klassiker. Der Klassiker, du meiner ist schon ein bisschen ramponiert. Ja, aber bei mir ist es auch nicht mehr. Das linke Teil hört, das hat immer so einen Wackel, ne? Scheiße. Ja, genau, bei mir auch, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, ob wir das Fenster vielleicht doch zu machen. Ja, es klingt so, als würde es länger dauern. Sophie, dann würde ich jetzt anfangen. In Berlin, there's a project made of all and we're in a bowl in the garden to spawn. And I will shower two little dogs on the log so I could play with each other. Wo ich angefangen habe, da hat man noch Fotos und Lebensläufe und Kassetten verschickt an Veranstalter, die natürlich genauso wenig gehört wurden wie heutzutage YouTube-Links oder irgendwelche Soundfiles, die man im Internet verschickt. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste heute nochmal anfangen bei Null, das kann ich mir schwer vorstellen, weil ich finde, es ist nicht leichter geworden, durch das Internet. Es gibt einfach viel mehr junge Musiker, die natürlich auch auf den Markt treten und die genauso Geld verdienen wollen wie ich. Wir stellen unser Team selber zusammen. Wir haben so eine Struktur, wo wir in jedem Land mit anderen Leuten arbeiten. Mir kommt vor, dass es einfach viel mehr Angebot gibt. Ich habe die totale künstlerische Freiheit und gleichzeitig finanziere ich das Ganze. Und sich da zu behaupten, da braucht es ein bisschen Raffinesse und ein bisschen kluge Strategie. Aber ich glaube, heute gibt es das immer mehr. Also ich kenne ganz viele Bands, die so funktionieren, die ihr eigenes Label haben und so. Aber ich beobachte mit einiger Bewunderung so meine Studenten, die total witzig und klug ihre eigene Szene schaffen. Ja, ich glaube schon, dass dadurch, dass die Musikindustrie ein bisschen zusammengebrochen ist, ist halt sozusagen die ganze Agglomeration ein bisschen aufgeblüht. Die suchen sich dann irgendein hippes Café in Wien, reden mit dem Besitzer und sagen, können wir einmal spielen. Oder? Und es ist jetzt auch so eine Situation, keiner weiß genau, wie es geht. Es gibt keine klaren Muster mehr. Und die vernetzen sich dann per Facebook. Dann kommt das Konzert mit möglicherweise der abstraktesten Musik, die man sich vorstellen kann. Der Laden ist rappelvoll. Der Veranstalter ist völlig aus dem Häuschen, weil er sowas überhaupt noch nie erlebt hat. Und die spielen dann im nächsten Monat wieder. Und all das ist eigentlich gut, oder? Das ist eigentlich alles gut. Weniger Kontrolle ist immer gut für Kunst. Ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, dass ich in dieser Zeit lebe. Wirklich. CD rausbringt zum Beispiel, dauert es keine Woche und du findest die in irgendwelchen illegalen Download-Foren zum freien Runterladen. Das wird man nie verhindern können. Und das ist einfach Fakt. Man kann auch die ganzen Urhebergesellschaften, die sowieso sämtliche Entwicklungen der letzten 20 Jahre völlig verschlafen haben, die können das auch nicht mehr umkehren. Einerseits denke ich, man kann das Internet nicht kontrollieren, das ist unmöglich, man muss das gehen lassen, diese Vorstellung. Aber gleichzeitig muss man sich bewusst sein, wenn man sagt, dass geistiges Eigentum nichts wert ist, dann sagt man eigentlich in dem Moment, dass der Mensch nichts wert ist. Also das ist ja das, was uns ausmacht, das, was uns vom Tier unterscheidet. Unsere Fantasie, unsere Ideen und unsere Kreationen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir schützen müssen, ganz allgemein. Uns als Menschen, dass wir sagen, wir sind etwas wert. Nicht nur Material ist etwas wert. Weil an dem Tag, wo wir sagen, nur Material ist etwas wert, degradieren wir uns komplett. Oder dann können wir auch sagen, ja, wir sind kleine Amöben. Dann sind wir nur noch Geld oder nur noch eine Abstraktion. Musik. geistiges Eigentum ist das Wesen des Menschen. Es ist das Markenzeichen des Menschen. Und wenn wir sagen, das ist nichts wert, dann können wir uns auch gerade alle irgendwie erschießen oder so. Ich sehe dann nicht, warum es uns geben muss. Es gibt bessere Tiere, als wir sie sind. Google-Ergebnis Peter Herbert und Bass. Keine Ahnung. 14.100.000 Treffer. Na gut, bitte. YouTube finde ich wie Wikipedia zum Beispiel extrem praktisch. Das kann ich auch unterstützen, aber diese gehypten Social Networks, da halte ich mich fern. Ich bin ein Facebook-Verweigerer. Also diese bedingungslose Aufgabe deiner Inhalte an jemanden wie Facebook, das ist mir äußerst suspekt. Ich bin auch einer der Konsumenten, die die Technologien sehr schätzt. Ich schätze nicht die Geschäftspraktiken, die damit verbunden sind. Ich habe kein Smartphone, aber ich habe meinen Laptop immer und überall dabei. Auch deswegen, weil ich natürlich ständig arbeite am Laptop und am iPhone. Da kann ich keinen Orchester-Score eintippen, das geht sich einfach nicht aus. In New York fällt mir das sehr auf. Bis vor 5 Jahren haben sehr viele Leute entweder Zeitung gelesen oder Bücher gelesen in der Savoy. Und jetzt, so bei meinen letzten Besuchen, fällt mir auf, du siehst kaum mehr Zeitungen, hin und wieder Bücher und die meisten mit iPhone oder Kindle oder iPad. Und die Hälfte von diesen Leuten, die spielen Spiele, die checken nicht einmal ihre E-Mails. Und da muss man sich schon überlegen, wo ist der Fortschritt? Also ich glaube, YouTube, Facebook, all diese Dinge werden immer mehr das, was früher der Dorfplatz war, ersetzen. Also das ist der heutige Dorfplatz, da wo alle sehen, was die anderen machen, wo man absichtlich vielleicht ein cooles T-Shirt anzieht. Der Raum ist jetzt das Internet und darum ist es natürlich sehr wichtig für mich. Also nicht wichtig im Sinne von ich wertschätze das, sondern ich akzeptiere die Begebenheiten meiner Zeit und das gehört dazu. Es ist ganz sicher so, dass zum Beispiel eine junge Generation, die jetzt vielleicht 5 Jahre lang in MySpace und Facebook und im Internet verbracht hat, wenn sie vielleicht zufällig mal in ein Live-Konzert stolpern, dann kommen sie darauf, wow, das ist ja 100-mal geiler wie YouTube. You know? Dieser emotionale Erlebniswert von einem Konzert, das kann nicht die beste Auflösung im Internet nachzeichnen. Wenn du dort selber mit dabei warst und diese Energie von 30 oder 40 anderen Mitmenschen miterlebst und du wirst quasi infiltriert von dieser Positive Energy und von dieser Aufmerksamkeit. Das ist eine emotionale Erinnerung, die viel, viel stärker ist als irgendeine kognitive oder irgendeine sonstige. Und auch das wird nie sterben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Live-Konzerte, die werden immer wertvoller. Mir geht so die Gewöhnung zu diesen Medien, die kann sehr schnell gehen, aber die Entwöhnung geht genauso schnell. Also wenn ich jetzt an irgendeinen Ort fahre, irgendwo in der Wüste, wo es halt kein Internet gibt, dann ärgerst du den ersten Tag und am zweiten Tag bist du schon so entspannt und nach einer Woche geht da überhaupt nichts ab. Thank you. Ich habe den Peter Herbert kennengelernt, da war ich 17, auf einem Jazzworkshop in einem kleinen Dorf in Oberösterreich. Der Peter war der Bassdozent dort und ich war einer von zwei Bassstudenten auf dem Workshop. Der Peter kam direkt aus New York und irgendwie hatte der Flieger Verspätung. Die anderen Dozenten waren schon auf der Bühne und haben gespielt. Und dann kam der Peter Herbert direkt vom Flugzeug, seinen Bass ausgepackt, hat sich auf die Bühne gestellt und hat ein Bass-Solo gespielt. Und ich habe noch nie in meinem Leben einem Menschen so Musik machen gehört. Und dieses Erlebnis hat für mich alles verändert. Ich habe angefangen mit 5 Cello zu spielen. Und seitdem mache ich Musik. Und ich frage mich, was ist es eigentlich mit der Musik? Warum brauchen wir Musik? Ich würde sagen, das erlebt auch jeder von uns, wenn man irgendwie nach Asien geht oder jetzt in meinem Fall, als ich in Iran war und gemerkt habe, dass die Leute da einfach hunderte von Liedern haben, die jeder kennt und abendfüllend sich damit unterhalten können, dass sie einfach Lieder singen. Und wir haben das ja nicht so, Westeuropa, wir importieren das vielleicht ein bisschen so. Und eigentlich, ja, das ist vielleicht so eine Sehnsucht nach so einer Gemeinsamkeit einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ganz verloren ist, dieses selber Musik machen. Also so aus meiner Wahrnehmung. In Österreich zum Beispiel, die Musikschulen, die haben lange Wartelisten. Und das finde ich eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass das überhaupt nicht nur noch Konsumenten gibt. Also wenn man so mit einer gewissen Unschärfe die ganze Gesellschaft betrachtet, könnte man wahrscheinlich feststellen, dass es diese Tendenzen geben könnte, dass es nicht mehr so viel Hausmusik gibt wie früher. Aber wenn man ein bisschen schärfer hinschaut, bin ich überzeugt, das gibt es nach wie vor. Ich war letztes Jahr in China und habe dort ein Konzert gespielt in Beijing. Und unser Host war ein klassischer Klavierprofessor. Und der hat uns erzählt, dass nur in China gibt es 13 Millionen Langlangs. Das muss man sich vorstellen, 13 Millionen Pianisten, die mindestens so gut spielen wie der Langlang und die halt in China aktiv sind. Aber das ist doch unglaublich, oder? Zweimal Österreich, alles super Pianisten. Herrlich. Bitte sing mir ein Volkslied. Bitte sing mir ein Volkslied. Bitte sing mir ein Volkslied, wenn es das nicht mehr geht. Ja, ich würde so einen Kartoffellauch-Auflauf machen. Ist das gut? Super. Ein bisschen Speck, weil dann müsste ich schnell Kartoffeln kaufen. Ja, wenn ich dir irgendwas helfen kann. Ja, Paul Simon, Ich war damals, ich glaube, das war 2001 oder 2002, dort ein Freund von mir, der Loy Ehrlich aus Paris, der hat angefangen in Essaouira in Marokko dieses Gnawa-Festival zu organisieren. Und genau zu der Zeit war der Steve Sheehan in Essaouira und hat den Paul Simon dabei gehabt. Und ich habe also gespielt mit diesen Gnawas, mit einem Konzert habe ich so ein Bogensolo gespielt. Und nach dem Konzert ist er zu mir gekommen und hat gesagt, yeah Peter, I really like your hardcore playing. I think I'm gonna call you for my next record. When are you back in New York? Wie es oft so ist, solche Sachen nimmt man nicht immer ganz ernst. Ich war dann zurück in New York und zwei Tage später ruft tatsächlich der Paul Simon persönlich an bei mir. Are you available? Ja, zwei Wochen später war ich im Studio. Und das war für welche Platte? Das war für die You Are The One. Genau. Cool. Und die hängt jetzt als goldene Schallplatte? Die hängt jetzt am Wetzel. Ich bin voll der MP3-Hörer, obwohl ich natürlich den Qualitätsunterschied höre, aber im Alltag ist es das, was passiert. Ich denke, die jungen Konsumenten, die gewöhnen sich an diesen MP3-Klang, der ja eine Reduktion ist eigentlich von der wirklich breitbandigen Aufnahmetechnik. Und wenn man genau hinhorcht, dann gibt es eklatante Qualitätsunterschiede. Und die jungen Konsumenten gewöhnen sich dermaßen stark an diesen MP3-Klang, dass die einen vollwertigen Klang als nicht mehr schön empfinden. Und das bedauere ich sehr. 1, 2 CDs werden es noch sein, dann wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich frage mich zum Beispiel auch manchmal, wird es Alben noch geben? Oder wird es so sein, dass man einfach jede Woche ein Lied rausgibt? Und dann wird es sein, dass man das verkauft, vielleicht nicht, vielleicht gibt man das einfach umsonst immer. Vielleicht würden dann alle die Telekommunikationsfirmen würden dann vielleicht einen Teil an die Musikindustrie zahlen und auch an die Filmindustrie, weil das wird ja alles über die Handys und das Internet konsumiert. Die CD mit künstlerisch wertvollem Inhalt wird hundertprozentig überleben. Es werden täglich neue Labels gegründet, die spannende Sachen machen. Kleine Labels. Mini-Auflagen. Aber die machen und produzieren und es ist eine Freude, dem zuzuschauen. Und das ist eben ein Markt, gut, das hat nichts mit Massen, nichts mit Geschäft zu tun, sagen wir so. Das ist vielleicht ein Liebhabermarkt, oder? Aber innerhalb dieser 5% kann man wunderbar agieren und auch nicht großartig, aber unterm Strich durchaus überleben. Download vom Internet, das ist sicher die Zukunft. Ich persönlich bin ein vielleicht altmodischer, haptischer Mensch und die ganzen CDs, die ich produziert habe, für mich ist oder war jede CD eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Und da ist mir die grafische Gestaltung genauso wichtig wie die Musik. Aber ich glaube, was man schon auch einfach zugeben muss, ist, dass natürlich die CD-Industrie und selbst die Plattenindustrie, wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut und auch die Geschichte der Musik, das war ja eine Sekunde lang so. Das ist ja eine ganz kurze Konvention. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, ah, jetzt gehen die CDs verloren, also ist die Musik nicht mehr so gut wie früher. Die meiste Zeit hat es auch keine CDs gegeben davor. Und ich würde jetzt mal behaupten, die Musik war so schlecht nicht im Barock oder in der Klassik. Im Mittelalter gab es auch schon Profimusiker, die von mir sehr bewunderten und mir emotional nahestehenden Barden zum Beispiel, die herumgereist sind und die eine ganz wichtige Funktion hatten, nämlich die Funktion der, heute würde man sagen, Tageszeitung oder neue Medien, weil die haben die letzten Neuigkeiten von der Stadt A nach B getragen und das waren gefeierte Persönlichkeiten. Das ist eigentlich fast eine beneidenswerte Position, von der heutige Musiker nur noch träumen können. Bach, Buckley, Tom York, Frank Zappa, Alvin Ailibis, Roman Signer, Merce Cunningham, es stimmt, dass bei gewissen Künstlern komme ich in so eine Stimmung, in so eine komische Stimmung, wo dann vielleicht die Ideen wie schneller passieren. In meinen New Yorker Jahren, ich habe jede Woche mindestens 2 bis 3 Nachmittage in der Public Library of Performing Arts verbracht und habe da einfach geschmökert und gestöbert. Bin sicher einmal in der Woche in eine Ausstellung gegangen, die ganzen modernen Museen und Galleries. Habe mir die ganzen hippen Dance Companies reingezogen, also von Alvin Ailey bis Merce Cunningham. Und Maria Lasnik, Roman Signer zum Beispiel. Es gibt hier in Zürich einen Musiker, der heißt George Vane. Der auch. Und ich kann das gar nicht erklären. Ich weiß nicht, das sind so wunde Punkte. Ich denke, diese Inspirationen sind gerade in Momenten sehr wichtig, wo man musikalisch vielleicht nicht weiterkommt. Das ist so, ich weiß nicht, so ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, ein Glas Wasser, das Wasser ist ganz ruhig. Und dann auf einmal nimmt man einen Löffel und beginnt es zu rühren. Und dann fängt alles zu schwingen an. Okay. Heute fällt mir nichts ein, geh in eine Ausstellung oder schau mir irgendeine Performance an. Und so, das gibt gewisse Künstler, wo dann das Wasser in mir anfängt so zu schwingen und ich dann merke, dass ich mehr oder schneller Ideen habe. Und so kann man eigentlich sehr konstruktiv um diese Löcher gehen und trotzdem nicht stehen bleiben. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, woher die Ideen kommen. Ich stelle es mir eigentlich ein bisschen so vor, so wie wenn man eine Woche lang so lebt und jeden Tag macht man halt irgendwas und man hat so immer dieselbe Hose an und man steckt immer mal wieder was in die Hosentasche, manchmal auch irgendwie vielleicht nur so ein Zettelchen oder vom Kaugummi das Teil oder einen Schlüssel und am Schluss von der Woche nimmt man alles aus den Säcken und legt es so auf den Tisch und zwischen diesen vielen kleinen Sachen sieht man sowas Neues. Wir müssen uns damit abfinden oder wir dürfen in eine Zukunft schauen, in der fast alles ein Gemisch sein wird von Dingen. Also auch die Menschen, bald in 50 Jahren wird es wohl kaum jemanden mehr geben, der sagt, ich bin da geboren und lebe da seit 50 Jahren. Wir sind alle Mischwesen. Wir haben auch nicht mehr nur einen Beruf. Ich bin noch nicht mal 30, aber die meisten meiner Freunde, die haben schon 2 verschiedene Berufe hinter sich. Und das ist die Gegenwart, das ist die Moderne, das ist die Zukunft. Und ja, insofern bin ich vielleicht einfach ein adäquates Beispiel für meine Epoche oder so, ein Resultat vom 20. Jahrhundert. In meinem Fall ist es ein bisschen schwierig, weil ich immer Wert drauf gelegt habe, mich nicht einordnen zu lassen. Oder das war mir immer extrem wichtig. Ich wollte nicht per se straight-ahead Jazz-Bassist sein oder nur ein frei improvisierender Kontrabassist, sondern ich wollte das alles auf einem ähnlich hohen Niveau bedienen. Und das Business, das hat immer gern so eine Verpackung. Die müssen eine Schokolade verkaufen und dort steht drauf Haselnuss mit Vanillegeschmack. Das kann ein Manager wunderbar verkaufen, weil für diesen Geschmack gibt es einen Markt. Und wenn du dich deklarierst quasi als dieser eine Bassist, dann kann man dich verkaufen als Produkt, aber nicht als Künstler. Ich glaube, es ist die lebenserhaltende Maßnahme. Ich glaube, alles Gute an Musik geht verloren, sobald zu viel Wiederholung da ist. Das ist wie ein Wort. Wenn man es zu oft gesagt hat, dann bedeutet es nichts mehr. Man sagt es auch nicht mehr gerne, weil man merkt, es hat ja gar keinen Effekt mehr. Und dann sucht man sich ein Wort, das noch nicht so viele kennen und man merkt sofort, ah, das hat jetzt voll gesessen. Und so ähnlich ist das mit der Musik. Nach einer gewissen Zeit wird es einfach so ein bisschen leer. Um all das Schöne, was man ja mag an der Musik selber, wieder zu beleben, muss man einfach sich verändern. Das ist für mich einfach mehr so eine Notlösung dann, um mich wieder zum Glück zu bringen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mich nie in eine Kiste sperren habe lassen. Weil ich mir das offen lassen wollte, die künstlerische Arbeit. Ich möchte heute das machen und morgen was anderes. Mit der Lust gehen. Also man hat ja oft Lust auf etwas, aber man denkt, ja nee, aber das kann ich ja gar nicht. Aber dann absichtlich das machen eigentlich. Immer dahin gehen, wo man so eine Lust hat, aber sich nicht ganz traut. Dort wird's spannend, würde ich sagen. Dort kann man was finden. Und dann ja, hoffe ich natürlich immer, dass ich irgendeine Lust habe. Das weiß man ja nicht. Vielleicht geht das auch weg irgendwann. Aber ich glaube nicht. Alle Leute, die ich kenne, hören irgendwie Musik. Viele, viele Leute machen Musik. Und ich frage mich, was ist es eigentlich mit der Musik? Warum brauchen wir Musik? Warum machen Leute Musik? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Motive. Die einen wollen reich und berühmt werden und kümmern sich weniger um die Inhalte. Die anderen wollen sich selber verwirklichen oder begreifen Musik als Therapie quasi oder einen Umweg, um sich selber näher zu kommen. Und dann gibt es sicher nicht die Mehrzahl, aber eben die Musiker und Künstler, die tatsächlich was suchen und basierend auf gewissen Fähigkeiten, erlernten Fähigkeiten, studierten Fähigkeiten oder Talenten einfach weiter forschen, ihr ganzes Leben lang und möglicherweise beitragen zum Kosmos der Musik. Naja, ich denke, Musik ist natürlich sicher die universellste Sprache, die wir haben. Nonverbal ist die Musik sicher am emotionalsten. Da kommt nicht einmal die bildende Kunst hin. Musik ist einfach was extrem Berührendes. Also es ist schon so was, was nichts anderes kann. Also ich weiß, dass ich nicht annähernd die Gefühle entwickeln kann, die ich habe, wenn ich spiele, sonst. Für mich hat Musik neben der kognitiven Qualität natürlich auch eine emotionale und eine intuitive Qualität. Und das zu erforschen ist, ja, da kann man von der Physik in die Metaphysik und von der Metaphysik zur Religion oder in die Philosophie. Und dann gibt es Ansätze, die dann nicht mehr belegbar sind. Da muss man verschiedene Dinge glauben, damit man irgendwas beweisen kann. Und das ist dieser spannende Graubereich, der eben nicht erforschbar ist. Ich weiß noch nicht, ob das ist vielleicht ein Problem oder vielleicht wird es mal noch ein Problem, aber es ist sicher jetzt noch so, dass ich so geübt bin, beim Spielen eigentlich so nicht selbst zu sein. So. Und das ist für mich manchmal nicht so einfach, ohne diese Kraft so im Leben daneben. Ja, es ist oft alles ein bisschen so, ein bisschen grau und sehr, ein bisschen fad für mich eigentlich. Also ganz allgemein. Und ja, ich lebe damit im Sinne von, ich bin froh, dass ich sowas habe. Viele Leute haben es vielleicht immer alles grau. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich wenigstens weiß, ah ja, da muss ich hingehen. Darum bin ich eigentlich eher glücklich. Letztendlich geht es um dieses Ertragen der Einsamkeit, glaube ich. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Ich denke, es gibt viele Menschen, die das nicht ertragen. Und wenn man allein in der Wüste ist, oder ich war ja davor sehr viel allein in den Bergen, oder du bist auch alleine auf der Bühne zum Beispiel. Und das ist, für mich gehört das schon zu der Kunst vom Leben, mit der Einsamkeit umzugehen. Und wie gehe ich damit um und wie kann ich die so transformieren, dass es was Befruchtendes ist und nicht was Beängstigendes. Aber es kann schon sein, dass man vielleicht dann, wenn man 60 ist, da sitzt und dann sieht man all die CDs, die man gemacht hat und man denkt an all die Menschen, für die man gespielt hat, aber man ist eigentlich immer noch so alleine und dann denkt man vielleicht, ja, was, hätte man nicht vielleicht all das irgendwo anders auch versuchen sollen auszuleben oder zu empfinden, habe ich da vielleicht was Wesentliches im Leben verpasst? Das gibt's schon manchmal, diese Angst, aber im Moment, ja, ich bin vielleicht auch noch zu jung, um wirklich vorsichtig zu sein, aber ja, das sind schon so kleine Gedanken, die ich habe. Wahrscheinlich so eine kosmische, musikalische Schwingung, bin ich überzeugt. Und jeder Mensch hat eine kleine oder große Antenne dafür. Aber aufhorchen tut jeder beim Ton. Garantiert, ob es ihm gefällt oder nicht. Music Matters. Ein Allegro Vivo mit Sophie Hunger und Peter Herbert. Von Janko Hanuszewski. Mit Sophie Hunger und Peter Herbert. Regie Janko Hanuszewski. Mit einem Konzertmitschnitt von Merzuga und Peter Herbert. Komposition und akustische Einrichtung Merzuga. War das gut? Redaktion Sabine Küchler. Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2013. Thank you.